Es ist 9:05. Nordwestradio Feature. Die Berliner Autorin Antje Vohwinkel befasst sich in unserem heutigen Feature mit einer kulturellen Erscheinung, der sich immer mehr Zeitgenossen ausgesetzt sehen. Einige freiwillig und aus purem Unterhaltungsinteresse, andere hingegen, weil ihnen keine andere Wahl bleibt. Es geht um sogenannte Intelligenztests und um Menschen, die damit nicht schlecht Geld verdienen, als Testerfinder, Ratgeberautoren oder Verleger. Es erwartet sie nun eine durchaus unterhaltsame und vielleicht ja sogar intelligenzfördernde Hörstunde. Willkommen zum Intelligenztest-Test. Welches Wort passt nicht zu den anderen? A. Pfirsich. B. Petersilie. C. Pampelmuse. D. Avocado. Sie haben 20 Sekunden Zeit. IQ, HiQ, dumme Kuh. Der große Intelligenztest-Test von Antje Vohwinkel. Sie wollen es also wissen. Sie haben es noch nicht oft genug getan, obwohl die ganze Welt voll davon ist. Intelligenztests in der Schule, im Fernsehen, im Taschenbuch, in der Illustrierten, im Verein. Tests im Internet, Tests auf CD-ROM und Tests am Telefon. Nicht genug. Sie wollen es auch im Radio. Und Sie bekommen weitere 20 Sekunden. A. Pfirsich. B. Petersilie. C. Pampelmuse. D. Avocado. Die richtige Antwort erfahren Sie am Ende der Sendung. Aber war es auch die richtige Frage? Alle Schnecken haben Häuser. Alle Häuser haben Schornsteine. Schlussfolgerung? Alle Schnecken haben Schornsteine. A. Stimmt. B. Stimmt nicht. Sie haben 20 Sekunden Zeit. C. Sie haben soeben 20 Sekunden Ihres Lebens geopfert, um herauszufinden, dass alle Schnecken Schornsteine haben. Und Sie wollen weitermachen. Heute ist Montag. Welcher Tag ist 3 Tage nach gestern? A. Montag. B. Mittwoch. C. Donnerstag. D. Dienstag. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Nein. Sie nehmen sich 30 Sekunden Zeit. Man braucht es nicht groß erklären. Intelligenz, Intelligenzquotient, jeder Mensch besitzt ein. 8% der Deutschen geben an, ihren IQ zu kennen. Intelligenz ist messbar. Und wie schlau ist Deutschland, war ja die Frage, die wir uns gestellt haben. Weil Sie gerne wissen wollen, wie schlau sind Sie, wie schneiden Sie im Vergleich mit anderen ab. 51% wollen, dass der Bundeskanzler vor dem Amtsantritt getestet wird. Wie schlau bin ich selber? Bin ich da vielleicht ganz oben, bin ich ganz unten? Deutlich überdurchschnittlich, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich oder deutlich unterdurchschnittlich. Einige Menschen würden Intelligenz kaufen, wenn sie könnten. Jeder möchte sich irgendwo einstufen. Jeder, das sind zum Beispiel durchschnittlich 7 Millionen Zuschauer bei der RTL-IQ-Show mit Günter Jauch und mehrere Millionen Käufer von Taschenbuch-IQ-Testbüchern. Intelligenztests souverän meistern. Karriere-IQ. Manager-IQ. Check your brain. IQ-Test multimedial. IQ Family Pack. Der ultimative Intelligenztest für Hunde und ihre Besitzer. Jeder möchte sich irgendwo einstufen. Irgendwo oben. Irgendwo in einer Zeitschrift, die herumliegt, einer Fernsehshow, die gerade läuft, einer CD-ROM, die wie auch immer ins Haus gekommen ist. Irgendjemand darf sie testen. Irgendjemand wird es herausfinden und ihnen einen Wert zuflüstern. Bin ich gut? Bin ich nicht gut? 120. Und dann sitzen sie da. Diesen wollten sie vielleicht gar nicht. Aber jetzt haben sie ihn. Sie wollten sich doch selbst einstufen, irgendwo oben. Und nun merken sie, dass jemand anders im Spiel ist. Jemand, der sie einstuft. Und wie wollen sie denn wieder loswerden? Sie kennen ihn ja nicht mal. Am besten, sie machen gleich den nächsten Test und strengen sich ein bisschen mehr an. Wenn alle rosa Elefanten zur Schule gehen und lesen können. Und rote Kugelschreiber nur rosa Elefanten sind. Wenn sie singen und zur Arbeit gehen. Stimmt dann die Behauptung, dass rosa Elefanten rote Kugelschreiber sind? A. Stimmt. B. Stimmt nicht. Denken Sie 20 Sekunden nach. Ende. Entweder Sie leben jetzt mit Ihrem IQ-Wert oder Sie wollen wissen, wer Ihnen dieses Ding eigentlich verpasst hat und offenbar darauf aus ist, größtmögliche Teile der Bevölkerung mit einer solchen Zahl zu versorgen. Leider hat die Stiftung Warentest diesen Job bisher versäumt. Es gibt keinen Intelligenztest-Test für Verbraucher, außer diesem hier. Den ersten Intelligenztest entwickelt der Franzose Alfred Binet, nachdem er sich lange mit der Frage beschäftigt hat: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schädelgröße? Nach jahrelangen Messungen kommt Binet zu dem Schluss: B. Stimmt nicht. Im Auftrag des französischen Erziehungsministeriums konzipiert er später einen psychologischen Test, der dazu gedacht ist, Lernschwächen bei Kindern festzustellen, damit diese besser gefördert werden können. Dieser gut gemeinte Test gelangt nach Amerika und löst dort einen Massentestwahn aus. Im Ersten Weltkrieg werden fast 2 Millionen Soldaten beim Eintritt in die Armee getestet. Der sogenannte Alpha-Test und sein Bruder, der für weniger gebildete bestimmte Beta-Test, untermauern die Vererbungstheorie. Weil sie eindeutig kulturabhängig sind, kommt immer wieder heraus, dass schwarze und südeuropäische Einwanderer dümmer sind. Die Tests werden zwar im Laufe der Zeit abgewandelt, die Statistiken jedoch weiter verbogen. Eine Untersuchung zeigt einen Zusammenhang von Intelligenz und Wurmbefall. Weiße Rekruten ohne Würmer erreichen einen Quotienten von 118, die mit Würmern 94. Schwarze kommen ohne Würmer auf 40, mit Würmern auf 35. Sie folgern daraus vielleicht: A. Ein schlechter Gesundheitszustand beeinflusst das Ergebnis des Getesteten negativ. Der zuständige amerikanische Psychologe zog jedoch einen anderen Schluss. B. Geringe angeborene Fähigkeiten können Lebensbedingungen schaffen, die zum Hakenwurmbefall führen. Eine merkwürdige Schlussfolgerung, die aber zum Kern des Problems führt. Niemals konnte und kann die Psychologie wirklich beweisen, was Intelligenz ist und wie viel Intelligenz angeboren oder erlernt ist. Immer wieder wurden Untersuchungen mit eineigen Zwillingen gemacht, die entweder die Vererbungslehre oder die Umwelteinflüsse bestätigen sollten. Leider gibt es einfach zu wenige dieser begehrten Exemplare, die tatsächlich in so verschiedenen Kulturen und Milieus aufwuchsen, dass man Schlüsse daraus ziehen könnte. Wenn ich je das Leben eines trägen Müßiggängers führen wollte, überlegte sich der Amerikaner Stephen Jay Gould, wünschte ich mir, ein eineiiger Zwilling zu sein, der bei der Geburt von seinem Bruder getrennt wurde und in einer anderen sozialen Schicht aufgewachsen ist. Wir würden uns an einen Haufen Sozialwissenschaftler verdingen und könnten praktisch jedes Honorar verlangen. Zwillinge sind intelligent. Alle Eier sind Fische und alle Sozialwissenschaftler haben Flossen, weil sie Fische gerne essen. Schlussfolgerung: Alle Eier haben Flossen. A. Stimmt. B. Stimmt nicht. Die Behauptungen darüber, wie viel Intelligenz angeboren ist, variieren ständig. Und damit auch die Frage, ob man Intelligenz steigern kann und wenn man sie steigern kann, wie viel wir dann dafür tun müssen. Also mein Gehirn ist relativ klein. Und auch sehr hart. Am Anfang war es so faustgroß. Ich habe es mir erst mal angeguckt, mein Gehirn. Und es war viel fester, als ich gedacht habe. Ich dachte, es wäre mehr so weich wie Innereien. Aber es war ganz klein und fest, wie ein Pfirsichkern. Wie eine gezüchtete kalifornische Walnuss. Gibt es tatsächlich so etwas wie eine isolierbare Eigenschaft, Intelligenz? Dafür spricht, dass viele Menschen, wenn sie hohe Werte in einem Bereich haben, auch hohe Werte in anderen Bereichen erzielen. Oder gibt es vielmehr viele unterschiedliche Intelligenzen? Dafür spricht, dass Patienten mit Hirnverletzungen oft bestimmte Ausfallerscheinungen haben, was wiederum bedeutet, dass bestimmte Hirnteile für bestimmte Aufgaben zuständig sind. Diese Fragen sind schlichtweg nicht geklärt und jeder Wissenschaftler wird Ihnen eine andere Antwort geben. Unterdessen wird munter weiter getestet. Jeder möchte sich irgendwo einstufen. Wir haben mehr Nervenzellen in jedem unserer Gehirne, als es Sterne im Universum gibt. Bin ich gut, bin ich nicht gut? Verblüffend. Aber schon mit Zähneputzen lässt sich das Gehirn auf Trab bringen. Wenn Rechtshänder ihre Zähne mit der linken Hand putzen, dann aktivieren sie die Seite des Gehirns, die sie sonst nicht benutzen. Auch wer mit geschlossenen Augen in den Wagen steigt, trainiert den Kopf. Früher war es so groß wie ein Rosenkohl. ziemlich hart und so ein bisschen ribbelig und hatte auf der unteren Seite so einen kleinen Abszess. Die Farbe ist grau und hat sich nicht verändert. Es erschien mir so ein bisschen eingetrocknet. Klein, porös. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht alles da rausgeholt. Den weit verbreiteten Einstufungswahn bedient die Medienbranche nur zu gerne. Allein rund 50 Taschenbücher versprechen einen Intelligenztest. Aber nicht überall, wo Intelligenztest draufsteht, ist auch Intelligenz drin. Schicken wir also einen Testdummy los, um ein paar IQ-Tests gewissenhaft zu prüfen. Test 1. Herzlich willkommen beim IQ-Winner-System. Dieser Anruf kostet 1,86 Euro pro Minute. Solltest du gut drauf sein und mit einem hohen Wert abschneiden, erwartet dich eventuell noch eine mega Überraschung. IQ-Winner wirst du, wenn du die folgenden 10 Fragen richtig beantwortest. Achtung, in Wirklichkeit sind die Erklärungen viel länger. Nun die Fragen. Wo wurde die erste flugfähige Rakete erfunden? 1 in Amerika, 2 in Russland oder 3 in China? Wähle jetzt bitte deine Antwort. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Brüssel? Schade, diese Antwort war leider falsch. Am besten suchst du die Antwort jetzt im Lexikon, im Internet oder befragst deine Freunde und Bekannten und rufst dann gleich noch einmal an. Also, bis gleich. Wodurch wird die Zeitverzögerung interkontinentaler Telefongespräche verursacht? 1 durch Telefonkabel, 2 durch die Entfernung oder 3 durch Magnetismus. Wähle jetzt bitte deine Antwort. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Wähle jetzt bitte deine Antwort. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das muss die Entfernung sein. Stimmt, genau. Wie lange hast du gebraucht? 20 Minuten für alle 10 Fragen. Einschließlich falsche Antworten und Neuwählen. Macht ungefähr 37 Euro. Und dein Ergebnis? Also mein IQ kann ich da nicht rausfinden. Ich könnte nur meinen Namen auf Band hinterlassen und könnte dann am Ende des Monats vielleicht 500 Euro gewinnen. 33 Anbieter haben in Deutschland diesen Test geschaltet, den man über die Firma CNS komplett kaufen und auf eine 190er Telefonnummer legen kann, um Geld zu verdienen. Circa 3000 Anrufer pro Monat rufen die Nummer an. Test 2. Ich habe dann einen etwas seriöseren Test mitgemacht bei HiQ. HiQ ist ein Berliner Verein für Hochbegabte, so ähnlich wie Mensa. Man kann da Mitglied werden, wenn man zu den schlauesten 2% der Bevölkerung gehört. Wie viel Geld muss man zahlen? Ich musste gar nicht zahlen, ich hatte einen Presseausweis. Für andere kostet es 25 Euro. Und, wie war's? Also das Ambiente war etwas seltsam. Das war ja schon im Winter, im Februar. Und das Ganze fand in einer Kleingartensiedlung statt, in einem kleinen Pavillon. Und um da hinzukommen, musste man erstmal so durch so eine Matschstrecke stapfen. In diesem Pavillon gab es relativ wenig Licht, es gab nur so ein kleines Oberlicht. Und besonders warm war es auch nicht. Dann musste ich mal zur Toilette und da gab es weder Wasser noch Papier. Und deswegen machte das Ganze irgendwie so einen Camping-Eindruck. IQ-Camping. Warst du denn vorbereitet? Also auf die Idee, mich auf die Aufgaben vorzubereiten, bin ich überhaupt nicht gekommen. Wie lange hat es denn gedauert? Der Test bestand dann aus mehr als 300 Fragen, dauerte über 2 Stunden und ich weiß noch, als es zu diesen Würfeln kam, hatte ich einfach ein totales Blackout. Wenn Sie Würfel im Kopf drehen können, beweisen Sie räumliches Vorstellungsvermögen. Testkonstrukteure haben die Würfel auf den Abbildungen natürlich gedreht und gekippt, sodass sie nur schwer wiederzuerkennen sind. Was hast du dann gemacht? Ich war dann so perplex, dass ich einfach nur noch geraten habe. Und dann bin ich nach Hause gefahren und weiß, dass ich auf dem Rückweg auch noch ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, ich hätte gemogelt. Das war allerdings überflüssig, denn der Mogelquotient wird bei allen Tests mit berücksichtigt. Das Ergebnis, das bekam man nicht da direkt an Ort und Stelle, sondern der Test wird ausgewertet von einem autorisierten Psychologen und das Ergebnis kam dann ein paar Wochen später per Post und es lautete bei mir 121. Dann habe ich mir gedacht, der beste Weg, so ein Gehirn größer zu kriegen, ist es in eine Nährflüssigkeit zu legen. Und dann dachte ich mir, Das wächst sicher noch besser, wenn ich das in heißes Wasser lege. Und da hat sich das so prächtig entwickelt. Dann dachte ich mir, Salz. Der Effekt trat wenig später ein. Mein Gehirn wuchs, aber zerfiel gleichzeitig. Es zerfledderte. Plötzlich wurde es schleimig und schwammig. Also mein Gehirn, das habe ich erstmal nur so in der Tasche gehabt und geknetet und dachte auch erstmal gucken. Die billigsten Intelligenztests finden Sie in Zeitschriften und im Fernsehen. Tests in Zeitschriften sind im Allgemeinen darauf ausgelegt, Ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Sie können nach Herzenslust mogeln und stehen am Ende immer gut da. Bist du reif für einen neuen IQ? Ja, ich würde mich gern höher einstufen. Dann lege dir jetzt Papier und Bleistift zurecht und halte dich genau an die vorgegebenen Zeiten. Wenn ich das manchmal machen muss für Zeitschriften, dann sagen mir die Redakteure, aber bitte denken Sie daran, machen Sie den nicht so schwer, wir wollen ja nicht Leser verlieren. Wenn man es zu leicht macht, schreiben einem die Leute und sagen, das Ergebnis ist ja so wunderbar, wie kommt es, dass ich so wenig Geld verdiene und mein Chef meine Leistung nicht zu würdigen weiß? Also es ist eine schmale Gratwanderung. Kommt etwas heraus, was mir nicht gefällt, dann habe ich mit diesem illustrierten Test immer die Möglichkeit zu sagen, ah, war nur ein Spaß, ich wollte es ja nur wissen. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, wie ich bin. Das Erfolgserlebnis, dass ich besser abschneide als mein Arbeitskollege, die Wahrscheinlichkeit ist ein halb. Gelingt es mir, habe ich wieder einen Triumph. Gelingt es mir nicht, kann ich es abwerten. Kann sagen, ja, diese komischen Tests, und darauf kommt es nicht an. Und wie war's? Vor allem war es billig. Die Zeitschrift hat nur 1,50 Euro. Ich habe ungefähr 15 Minuten gebraucht, dabei gemütlich auf dem Sofa gesessen, und mein IQ liegt jetzt zwischen 120 und 140. Beeindruckend. Ihr Ergebnis ist hervorragend und Sie knacken auch die härtesten Nüsse. Lassen Sie sich nicht bremsen. Machst du weiter? Ich mach weiter. Zeitschriftentests verkünden Ihnen im Allgemeinen ein vages Ergebnis, ohne die Berücksichtigung Ihres Alters. Denn eines haben diese Tests gemeinsam: Sie sind nicht geeicht. Die Eichung eines Tests kann zwar auch nicht dafür garantieren, dass ein Test wirklich Intelligenz misst, sie legt aber fest, dass immer gleiche Prozentzahlen der Bevölkerung eine Aufgabe lösen oder nicht. So wird die überwiegende Mehrheit immer einen Quotienten zwischen 90 und 110 und nur wenige Menschen extrem niedrige oder hohe Werte. Die Eichung wird an soziologische Institute vergeben und ist für Zeitschriften normalerweise zu teuer. Nicht jedoch für RTL. Der Fernsehsender beauftragte einen Psychologen mit der Konstruktion eines Testes und ließ den Test durch ein unabhängiges Institut eichen. Bunter und fernsehgerechter wurde es bei RTL aber nicht, denn je näher der Test an den bekannten Aufgaben bleibt, desto leichter lässt er sich eichen. Deswegen ändern sich die Fragen in geeichten Tests ziemlich wenig. Ein bisschen müssen sie sich ändern, denn die Aufgaben aus Intelligenztests sind urheberrechtlich geschützt. Ja gut, ich kann die Aufgaben aus bekannten Intelligenztests nicht nehmen, aber wenn der Aufgabentyp bekannt ist und wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann muss man natürlich kreativ sein, dann findet man neue Aufgaben. Das ist dann nicht mehr so schwer, wenn man einfach in der Materie drin ist. Und da bin ich nun mal drin. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit. Es gibt eben Testtrainer und da bin ich einfach in der Materie drin. Wir haben schon mit den ganz klassischen Elementen da gearbeitet und uns nichts zusätzlich ausdenken können, denn dann hätten wir den nicht messen können oder eichen können, weil es gibt einfach immer einen Normwert, der zugrunde gelegt wird. Irgendein Test ist dann da als Norm und dem müssen wir uns dann halt angleichen. Welches Wort passt nicht zu den anderen? A. Tisch, B. Stuhl, C. Bett, D. Wolke. Welches Wort gehört nicht dazu? A. Maus, B. Elefant, C. Schmetterling, D. Wolke. Und nun eine Gedächtnisfrage. War Herr Reichel, der Psychologe der RTL-Show, A. drin in der Materie, B. raus aus der Materie, war C. die Materie in ihm oder D. die Materie in uns? Natürlich hat unser Testdummy auch den RTL-IQ-Test mitgemacht. Test 3. Wie fühlst du dich? Alles klar? Also ein anderer Tag wäre mir lieber gewesen, aber es kann losgehen. Und, hast du dich vorbereitet? Naja, ich simuliere mal, wie ich mir den normalen RTL-Zuschauer vorstelle. Und deswegen habe ich hier eine Tüte Chips und ein Bier. Das ist logisch. Logisch. Das ist logisch. Jawohl. Bereit waren außerdem mehrere stereotype Bevölkerungsgruppen wie Blondinen, Bartträger, Bodybuilder und Hausfrauen. Und RTL wäre nicht RTL, wenn nicht auch ein paar Prominente dabei gewesen wären. Promis? Für die erste Sendung war es für uns schon sehr, sehr schwierig, Menschen zu finden, die daran teilnehmen wollen. Da haben sich nach langen Mühen 10 Kandidaten gefunden, die sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Und das hat uns eigentlich auch gezeigt, ja, mit welch großer Angst und Unsicherheit dieser Begriff IQ belegt ist. Manche Menschen möchten ihren IQ einfach nicht kennen. Nö, ist mir scheißegal. Brauche ich nie wissen. Das setzt einen immer so unter Druck, dass man noch intelligenter werden muss. Doch insgesamt 11 Millionen Zuschauer schalteten die RTL-Sendung ein und etwa 3 Millionen holten sich am Ende eine Zahl ab. Man ist einfach dran geblieben, man hat nicht aufhören können, weil man sich einfach selber überrumpeln packen möchte und wissen möchte, wie weit komme ich. Das ist einfach auch ein Spielzwang. Neue und schöne Grausamkeiten gleich nach der Werbung. Ist das A oder B oder ist das C oder D? Ist das A oder B oder B? Oder ist das C oder D? A. Ist das A oder B? Ist das A oder B? Ist das C oder D? Ist das A oder C oder B oder B? Der Bund Deutscher Psychologen und das Testkuratorium, zu dem auch Professor Kubinger gehört, beäugten die Show misstrauisch und verfassten eine kritische 10-Punkte-Stellungnahme dazu. Der IQ, der sogenannte Intelligenzquotient, stammt aus einer Zeit, in der man dachte, man kann tatsächlich mit einer einzigen Zahl die intelligenten Fähigkeiten einer Person beschreiben. Dass man das nicht kann, wissen wir heute in der wissenschaftlichen Psychologie. Wir sind also davon abgekehrt, die geistigen Fähigkeiten allein durch eine einzige Zahl zu beschreiben. Trotzdem stellten sich renommierte Psychologen wie Professor Wotawa für die Show als Experten zur Verfügung. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es gelingt, gewisse Konzepte der Psychologie bekannter zu machen, wenn es etwas entzaubert wird. Seiner Meinung nach sind Intelligenztests wichtig, damit jeder sich einstufen kann. Man könnte das Lebensglück vieler Menschen dadurch optimieren, dass sie möglichst frühzeitig ein realistisches Bild bekommen, sich auch nicht überfordern. Schätzen wir uns denn alle falsch ein? Ja. Wobei es Menschen gibt, die sich unterschätzen, Menschen gibt, die sich überschätzen. Aber wie wollen sie sich denn richtig einschätzen, wenn sie überhaupt keinen Vergleich haben? Welch ein Lebensglück, wenn einem RTL dabei hilft. Dass diese Art der Einordnung letztendlich zu grob ist, weiß auch Professor Wotawa und nutzte in der Show die Gelegenheit, das Ergebnis zu relativieren. Okay, also wenn Sie wirklich was über sich wissen wollen, für Ruhe sorgen, das Bier wegräumen, nüchtern bleiben, konzentriert arbeiten. Und wenn Sie dann wirklich viel über Intelligenz wissen wollen, dann ist das Vernünftigste, Sie lassen sich später nochmal sorgfältig untersuchen und beraten. Das, was wir damals kritisiert haben, ist, dass Personen, die Konsumenten von solchen Tests sind, dass die kein Auffangnetz haben, dass die nicht geschützt werden im Fall, dass sie mit dem Ergebnis nichts oder etwas Falsches anzufangen wissen. Es kann einfach passieren, wenn die entsprechende Zahl zu gering ist, dass das bei der Person zu Verzweiflung, zu irgendwelchen Verzweiflungstaten, welcher Art auch immer, führt. Aus diesem Grund gab es während der RTL-Sendung eine Hotline vom Bund Deutscher Psychologen. Dort konnten sich eventuell verstörte Anrufer melden. Aber würden Sie da anrufen, wo Sie gerade eine Schlappe erlitten haben? RTL blieb jedenfalls verschont. Also Notfälle sind überhaupt nicht aufgetreten. Dass einer wirklich völlig verzweifelt war, weil er so einen schlechten Wert erhalten hat, das ist überhaupt nicht aufgetreten. Das war ursprünglich unsere größte Angst, dass Leute vielleicht mieslich gestimmt sind nach schlechten Ergebnissen. Die meisten hatten offenbar eine gesunde Einstellung zum Fernseh-IQ. Ich vertraue der RTL nicht, wenn es um meinen Intelligenzquotienten geht. Ist das A oder B? Oder ist das C oder B? Oder D? Ist das A oder ist C? Oder B? C? B? Oder D? Ist das A oder B? So, du hast jetzt deine Punkte schon zusammengezählt. Wie sieht das Ergebnis aus? 0 Kosten für einen immerhin geeichten Test mit Alterseinstufung. Viel Unterhaltung, aber jede Menge Werbung. Und mein IQ 111. Also erst habe ich mir gedacht, ja, ungefähr dreimal so groß wäre vielleicht ganz gut. Nein, das Vierfache. Vier- bis Achtfache. Acht- bis Zehnfache. Es wird schon weicher. Es fühlt sich mehr so an, wie ich mir vorstelle, dass ich so ein Hirn anfühlen würde. Ich habe auch so eine Flamme drunter gehalten. Es wirkt elastischer. Der Mensch neigt dazu, vereinfachte Kennwerte als leicht wahrnehmbar, leicht merkbar und auch leicht verwertbar aufzunehmen. Und dann ist es eben Tradition, seit 100 Jahren etwa gibt es den IQ, den Intelligenzquotienten. Und die Menschen haben sich eben daran orientiert. Es gibt auch immer wieder Geschichten attraktive. Man diskutiert, wie hoch der IQ von Einstein war, hört dort sehr kuriose Aussagen. Und wenn ich jetzt Sie oder das Publikum frage, welchen IQ hätten Sie denn gerne, dann, dieses Spiel mache ich mit meinen Studierenden regelmäßig, dann höre ich, ja, 140, 150 wäre schon gut. Wenn ich Ihnen jetzt sage, größer als 130 hat fast niemand, dann ist das ein gutes Beispiel, dass die Öffentlichkeit mit solchen Zahlenwerten grundsätzlich etwas ganz Falsches anfängt. Immer wieder geistern durch die Medien IQ-Zahlen von Goethe, Kopernikus und Einstein, die niemals einen Intelligenztest gesehen haben. Zu verdanken haben wir diese Zahlen dem Amerikaner Louis Terman und seiner Mitarbeiterin Catherine Cox. Cox hat biografische Daten über anerkannte Geistesgrößen gesammelt und für jeden Eintrag Punkte vergeben. Wessen Leben nicht vollständig genug dokumentiert war, bekam weniger Punkte. So ist zu erklären, dass Goethe auf 210 kommt, Kopernikus aber nur auf magere 105. Terman, Professor an der Stanford-Universität, entwickelte Alfred Binets Test weiter zum Stanford-Binet-Test. Dies ist der bis heute bekannteste aller Intelligenztests. Er wurde zum Maßstab fast aller späteren IQ-Tests. Im Gegensatz zu Binet wollte Terman nicht nur einzelne Schüler testen, um ihnen durch gezielte Förderung helfen zu können, ihm schwebte vielmehr eine lückenlose Einstufung sämtlicher Menschen vor. Es lässt sich mit Sicherheit vorhersagen, dass Intelligenztests in naher Zukunft Zehntausende dieser hochgradig Geistesschwachen unter die Obhut und den Schutz der Gesellschaft bringen werden. Dies wird letzten Endes dazu führen, dass die Fortpflanzung der Schwachsinnigkeit unterbunden und ein ungeheurer Umfang an Verbrechen, Armut und Leistungsunfähigkeit beseitigt wird. Es braucht kaum betont zu werden, dass die hochgradigen Fälle des Typs, der derzeit so häufig übersehen wird, genau die wichtigsten sind, für die der Staat die Vormundschaft übernehmen muss. Es braucht auch kaum betont zu werden, dass Termans Forschung einer eugenischen Politik, wie sie die Nazis betrieben, zugute kam und genauso wenig, dass diese Art des Missbrauchs von IQ-Werten der Vergangenheit angehört. Heute funktioniert das Ganze auf freiwilliger und kommerzieller Basis. Fairfax Cryobank, a Genetics and IVF Institute Cryobank. Fairfax Cryobank ist eine der weltgrößten menschlichen Samenbanken. Cryobank verfügt über eine große Auswahl an Samen, getestet auf die aktuellsten genetischen und infektiösen Krankheiten, sowie über Tiefkühl- und Lagerservice für Kunden, die ihren Samen für die Zukunft aufbewahren möchten. Es gibt drei Kategorien von Samen: Family, Fairfax und Fairfax Doctorate. The Fairfax Doctorate category is comprised of donors who are in the process of earning or have. Die Fairfax Promotionskategorie umfasst Spender, die einen Doktortitel haben oder im Begriff sind zu promovieren, und zwar in Medizin, Zahnmedizin, Chiropraktik, Jura, Tiermedizin, Augenheilkunde und Pharmazie. Fairfax Normal kostet $205, Fairfax Doctorate 280. Auch für die Steigerung der eigenen Intelligenz würden viele Menschen Geld ausgeben. 1.000 Euro pro Punkt. 2.000 Euro. Ich würde auf jeden Fall mich mal informieren, was es kostet. 100 Euro pro Prozentpunkt. Wenn ich Geld hätte, ja, wahrscheinlich ziemlich viel. Seit die Vererbungstheorie aus der Mode gekommen ist, steigt der Druck auf jeden Einzelnen, das Letzte aus seinem Gehirn herauszuholen. Mein Ziel war, dass mein Hirn wächst, groß wird, unschlagbar. Ich bin ja eigentlich enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass es nicht größer wird als so. Es wirkt eigentlich nicht ganz gesund. Es ist ein bisschen größer geworden, aber es ist nicht sehr gewachsen. Ich habe mir angeguckt, geguckt, ob es mehr Windungen bekommen hat. Und die Windungen waren ausgeprägter. Zurück zu Termen. Sein Stanford-Binet-Test wurde zum Hauptkriterium aller massenhaft vermarkteten schriftlichen Tests. Die Argumentation lautet stets: Bekanntlich misst der Stanford-Binet die Intelligenz, also misst jeder schriftliche Test, der stark mit dem Stanford-Binet korreliert, ebenfalls die Intelligenz. Fantasievolle Knobelaufgaben, an denen man lange zu knacken hat, kommen für solche Zwecke nicht in Frage. Die Fragen in den gängigen Intelligenztests sind überraschend einfach. Allein der Zeitfaktor steigert den Schwierigkeitsgrad. Das hat grundsätzlich und historisch nur technische Gründe. Wenn Sie sich vorstellen, die große IQ-Show, und wenn Sie sich vorstellen, parallel dazu ein Zeitalter, wo es noch keinen Computer gegeben hat, dann ist für einen Psychologen es einfach ökonomisch, mehrere Personen gleichzeitig zu testen und nicht in einer Einzeltestsituation. Dann kann aber der Psychologe, der Testperson, nicht individuell unterschiedlich viel Zeit geben. Und daher haben wir das Phänomen, dass bis heute herauf sehr viele Tests, wir nennen das einen sogenannten Speed-Faktor, also einen Zeitdruckfaktor, mit dabei haben, obwohl es von dem, was wir eigentlich messen wollen, gar nicht notwendig ist. Es gibt sehr viele Menschen, die in einer ruhigen, ohne Zeitdruck gegebenen Situation herausragende Denkprodukte entwickeln. Wahrscheinlich die größten Erfindungen unserer Gesellschaft sind nicht entstanden durch Zeitdruck, sondern durch die Möglichkeit, sehr lange über ein Problem zu knobeln. Außerirdische entführen einen Mühlenarbeiter aus Kansas City. Vor seinen paralysierten Augen platzieren sie eine sich drehende Röhre, in der eine Roboterameise krabbelt. Die Ameise läuft von einer Stelle los, die mit einem glühenden roten Punkt markiert ist. Auch IQ-Tests haben ihre eigene Ästhetik. Und schöne Aufgaben, wie die von Clifford Pickover, sind selten. Die Ameise befindet sich auf einem unendlichen Zufallsweg. Das heißt, sie krabbelt auf ewig, indem sie in der Röhre in zufälliger Abfolge einen Schritt vorwärts oder einen Schritt rückwärts macht. Nimm einmal an, die Röhre wäre unendlich lang. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ameise auf ihrem zufälligen Gang irgendwann wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt? Du hast eine Woche, sagen die Außerirdischen, um die korrekte Antwort herauszufinden. Sonst werden wir deine inneren Organe mit einer pneumatischen Sonde untersuchen. Solltest du uns jedoch die richtige Antwort nennen, bieten wir dir eine Belohnung. Wir werden der Erde die Technologie überlassen, mit der man es zu jeder Zeit an jedem Ort regnen lassen kann. Infolgedessen hätten die Landwirte gewaltige Ernten und die Lebensmittelpreise würden sinken. Solche Fragen sind nicht leicht zu eichen und deswegen fallen sie aus allen ernst gemeinten IQ-Tests raus. Die Fragen in den gängigen Taschenbuchtests klingen normal, aber auch hier lohnt es sich genau hinzusehen. Test 4. Der IQ-Test von Jürgen Hesse und Hans-Christian Schrader. Kostet 6,90 Euro, dauert 2 Stunden, ist nicht geeicht und enthält ein breites Aufgabenfeld einschließlich Kreativitätstest. Suchen Sie Wörter mit dem Anfangsbuchstaben B und dem Endbuchstaben E. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Bluse, Biene, Balte, Beuge, Bürde, Borde, Barde, Bluse, Biene, Biege, Balte, Beute, böse, Bürde, Borde, Bühne, Barde, Bube, Biege, Böse, Beuge, Bühne, Bube, Bulle. Beuge, Bulle. Ja, ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ich hatte 282 Punkte und das bedeutet, mein IQ liegt jetzt zwischen 130 und 140. Hervorragend. Sie haben ein außerordentliches Spitzenergebnis erreicht, um das man Sie nur beneiden kann. Nicht nur exzellente analytische Problemlösungsfähigkeiten, sondern auch Schnelligkeit, enorme Gedächtnisleistung und kreativer Ideenreichtum zeichnen Sie aus. Der Schritt zur Genialität ist nicht groß. Hat sich dann so ein bisschen verändert und das ist so, als würde es dann so lebendig werden. Des Weiteren habe ich dieses Hirn mit kleinen Nägelchen versehen, damit dieses Hirn sich nach außen weiter ausbreiten kann. Der äußere Eindruck, da hat sich nicht viel verändert, aber ich habe es noch nicht aufgeschnitten, um zu gucken, was sich innen entwickelt hat. Und es wurde größer, es wurde auf jeden Fall größer, aber es hat irgendwie so komisches, ekliges Zeug verloren und hat sich irgendwie so halb aufgelöst. Test 5. IQ-Intelligenztest. von Hans-Jürgen Eisenk. Kostet ebenfalls 6,90 Euro, dauert 8 mal eine halbe Stunde. Über die Eichung wird nichts gesagt. Mir hat das zu lange gedauert. Das waren 320 Aufgaben, die man an 8 Tagen machen sollte, also jeden Tag nur eine halbe Stunde. Und wenn man damit fertig ist, geht das Nachdenken eigentlich erst richtig los. Der Verfasser gibt zwar im Vorwort schon zu, dass es für manche Aufgaben mehrere richtige Lösungen gibt, aber hinten steht dann doch immer nur eine Lösung und man muss sich dann immer selbst entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Ich wollte dann neutral sein und habe das mal für mich, mal gegen mich entschieden und bin am Ende sogar noch auf einen IQ von 140 gekommen. Welche Stadt passt nicht zu den anderen? Oslo, London, New York, Kairo, Bombay, Madrid, Rio de Janeiro. Lösung? Rio de Janeiro. Diese Stadt liegt als einzige auf der Südhalbkugel. Stimmt, aber Madrid liegt als einzige Stadt weit im Landesinneren. Alle anderen Städte liegen an der Küste oder an großen Flussmündungen. Wenn Sie sich mit Madrid nicht so sicher sind und am Ende nur an die Antworten des Tests glauben, stehen Sie dumm da. Test 6. Der IQ-Test von Philip Carter und Ken Russell. Messen und trainieren Sie Ihre Brainpower. Kostet 7,90 Euro, dauert 10 mal 50 Minuten und ist nicht geeicht. Finden Sie ein Wort mit 7 Buchstaben, das nur aus diesen 4 Buchstaben besteht. T-K-A-R. Traktat. Schade, diese Antwort war leider falsch. Antwort? Katarakt. K-A-T-A-R-A-K-T. Eindeutig 8 Buchstaben. Das ist jetzt schon ein schwerer Kunstfehler. Das ist vergleichbar mit dem Messer, das bei Operationen der Arzt in der Bauchhöhle vergisst. Also das ist ein Paradebeispiel eines grob fahrlässigen Vorgehens. So darf ein psychologischer Test nicht konstruiert worden sein. Wurde er aber. Während billige Taschenbücher aus dem Bauch heraus ihren IQ testen, bemühen sich die Profis um etwas mehr Genauigkeit. Wenn jetzt einmal ein Aufgabenmaterial zusammengestellt wurde, wo man am grünen Tisch sagen kann, das müsste eigentlich hinhauen, dann beginnt die eigentliche Arbeit erst, nämlich die empirische Überprüfung. Dann überprüfen wir anhand sehr großer Datensätze, in denen Probetestungen durchgeführt wurden, ob die einzelnen Aufgaben auch tatsächlich dazu passen. Offensichtlich kann das nicht gemacht werden bei wirtschaftlich orientierten Verfahren, weil so viel Know-how und so viel Kontrollarbeit hier hereinkommt, dass das niemand zahlen würde. Der Test enthält jede Menge Fragen nach Fremdwörtern und bevorzugt dadurch ebenfalls gebildete Menschen. Außerdem hat der Übersetzer nicht mitgedacht. Auf welche Gruppe von Tieren bezieht sich die Bezeichnung Sprung? A. Wildschweine. B. Rehe. C. Pferde. D. Gänse. E. Schafe. Wenn Sie bei dieser Aufgabe an den Begriff Hammelsprung aus der Politik gedacht haben, in dem das gefragte Wort sogar buchstäblich vorkommt, waren Sie mal wieder der Dumme. Den Hammelsprung gibt es im Englischen nicht und deswegen würde dort niemand Schafe ankreuzen. Wir haben die Situation, dass sehr viel aus Amerika übernommen worden ist. Und wir wissen heute oder in den letzten 20 Jahren durch sehr viele wissenschaftliche Studien, dass die Übersetzung alleine eben nicht ausreicht, um einen Test, der eine hohe Güte in Amerika haben mag, auch eine hohe Güte im deutschsprachigen Raum haben mag. Sie werden innerhalb der Psychologieverlage daher kaum ein Instrument finden, das nur auf einer Übersetzung beruht, sondern das wurde dann in einer großen empirischen Studie an sehr vielen Vortestungen auch überprüft, ob es bei der Übersetzung deutschsprachig noch immer gleichwertig ist. Und die Erfahrung unseres Testdummies? Puh, das war echt Arbeit diesmal. 230 Aufgaben in über 8 Stunden. Und 8 Stunden heißt auch 8 Tage, weil man pro Tag nicht mehr als 1 Stunde arbeiten sollte. Und da habe ich mich dran gehalten. Also hat das Ganze über 1 Woche gedauert. Und das Ergebnis? Sehr gut. Sehr gut und Punkt. Keine Zahl, keine Bauchpinselei, aber auch keine besonders hohe Aussagekraft. Es fehlt zum Beispiel die Einordnung in eine Altersgruppe. Test 7. Peter Lauster, teste deine Intelligenz. 7,50 Euro. Die Aufgaben sind etwas ungewöhnlicher und wurden nach Angaben des Autors geeicht. Der Test enthält unter der Rubrik Sprachliche Intelligenz Fragen wie diese. Tatsache oder Meinung? Unsere Gesellschaft braucht Abiturienten. Tatsache oder Meinung? Ohne Sprache gibt es keine Verständigung. Tatsache oder Meinung? In der heutigen Zeit braucht der Mensch die Präparate der Pharmazie. Diese Fragen lassen sich oft nicht eindeutig beantworten, weil die Definition der Begriffe nicht klar ist. Die im Buch vorgegebenen Lösungen lauten: Tatsache. Unsere Gesellschaft braucht Abiturienten. Tatsache. Ohne Sprache gibt es keine Verständigung. Tatsache. In der heutigen Zeit braucht der Mensch die Präparate der Medizin. Wer es lediglich für eine Meinung hält, dass Menschen heute Pharmazie brauchen, bekommt keinen Punkt. Wer glaubt, dass grundsätzlich auch intelligente Menschen mit anderen Schulabschlüssen hohe Leistungen bringen könnten, bekommt auch keinen Punkt. Und wer glaubt, dass man sich durch Blickkontakt verständigen kann, bekommt ebenfalls keinen Punkt. Das Ergebnis unseres Testdummies, einer Person mit sprachlich-künstlerischem Beruf: Tja, IQ sehr hoch, aber sprachlich unterbegabt. Wir halten das rechte Nasenloch zu und schnuppern durch das linke Nasenloch den Duft eines ätherischen Öls. Dies belebt die rechte Gehirnhälfte. Durch dasselbe Nasenloch atmen wir nach kurzer Atempause wieder aus. Danach wechseln wir die Nasenseite, dreimal wiederholen. Die mit der Aromatherapie verbundene Wechselatmung belebt beide Hälften des Gehirns. Dann war es mir eigentlich absolut recht, dass es nicht gewachsen ist. Weil dann erinnert, was passiert eigentlich, wenn es wächst? Ich meine, ist es denn nicht schon schwer genug? Mittlerweile ist es wieder geschrumpft. Und außerdem, was für Gedanken kommen dann? Ja, wer weiß, man wird ja eh schon oft immer von seinen Gedanken sozusagen überfallen. Man denkt so, ist schon die ganze Zeit viel zu viel. Und wer weiß überhaupt, ob das dann alles so super kreativ ist? Ist es vielleicht gar nicht so? Es ist noch im Wachstum, also es werden sich wahrscheinlich noch weitere Sachen da drin verwickeln und dadurch wird es sich, also da bin ich fest von überzeugt, weiterhin vergrößern und expandieren. Test 8. IQ. Intelligenz zählt. Von Viktor Serebriakov. Serebriakov meint in seinem Vorwort: Nur ein geübter Spezialist kann zwischen richtigen und falschen Lösungen entscheiden. Und zudem sollte er höhere Intelligenz besitzen als diejenigen, die er dem Test unterzieht. Springen wir von dieser Behauptung gleich ans Ende des Buches zur Testauswertung. Sie haben soeben die Punktzahlen der verschiedenen Tests ermittelt und addiert, haben die Sprachtests mit 3 multipliziert und folgen nun der letzten Anweisung. Addieren Sie die Endsumme der Quotienten aus den Zahlentests und der Raum- und Figurentests zu dem Produkt des mit 3-mal genommenen Quotienten des Sprachtests hinzu und teilen Sie die Summe durch 10. Das Ergebnis unseres Testdummies: 41,4. Sie können es einem geübten Spezialisten überlassen, zu entscheiden, ob dieses Ergebnis richtig oder falsch ist und sich vorher mittels eines Tests versichern, dass er intelligenter ist als Sie selbst. Wenn Sie noch irgendwie an sich selbst glauben, finden Sie jedoch auch so heraus, dass hier jemand gleich 2 Schritte vergessen hat. Die durch 10 geteilte Zahl ist nicht der IQ, sondern die erreichte Punktezahl. Für die müssen Sie in einer Tabelle den entsprechenden IQ erst ermitteln. Es gibt allerdings 4 Tabellen, also bekommen Sie auch gleich 4 IQs. Suchen Sie sich einen aus oder addieren Sie Ihre Ergebnisse, teilen Sie sie durch 4 und schreiben Sie einen Brief an den Verlag. Je mehr Tests Sie machen, desto mehr seltsame Ergebnisse erzielen Sie. Zwar verfälschen einzelne misslungene Aufgaben oder fehlende Berechnungsschritte am Ende nicht das gesamte Ergebnis, aber wer würde sich noch freiwillig einem solchen Test unterwerfen und an das Ergebnis glauben, wenn er vorher davon wüsste? Die Bereitschaft, sich von x-beliebigen Personen testen zu lassen und an deren Autorität zu glauben, ist offenbar A. hoch, B. nicht hoch, C. sehr hoch, D. zu hoch. Vielleicht glauben nicht alle an die Ergebnisse, aber die meisten glauben an die Fragen und daran, dass diese Intelligenz messen. Merken Sie sich folgende Sätze aus der Vövö-Sprache. Fiari duomi. Ich koche Eier. Völüri ririmi. Sie kochen Kartoffeln. Gyto midilölepsi. Der Koch brät Fisch. Suotomi aja. Der Kochtopf ist voll. Duo gyti dikö. Ich fische gern. Gnori zur Tugnori Ajak. Der Blumentopf ist voller Blumen. Kautur lepsi asyr. Die Bratpfanne ist leer. Aufgabe. Der Satz für Ritur Güter Rilepsi hieße dann? A. Der Koch kocht Fischeier. B. Ich koche gerne Fisch und Eier. C. Der Eiermann brät Fischeier. D. Sie braten Fischeier. E. Gebratener Fisch mit Eiern. Sie haben eine Minute Zeit. Letzte Station für unser Testdummy, Mensa. Der internationale Verein für Hochbegabte bietet regelmäßig Tests an, um neue Mitglieder zu gewinnen. Kostenpunkt 50 Euro oder ermäßigt 35. Also mir schien das sehr professionell. Es gab einen kleinen Vorraum, da gab es gratis Getränke, Kaffee, Tee, kalte Getränke und Kekse. Der eigentliche Testraum war groß und hell und es war auch sehr sympathisch vorbereitet. Außer unserem Testdummy sitzen noch 16 weitere Personen im Raum. Viele haben sich ihr eigenes Brainfood mitgebracht und einer hält sogar Oropax bereit. Die Einführung übernimmt ein erfahrener Mensaner, der genau weiß, dass nicht nur Nahrung, Wetter und Laune den IQ beeinflussen können, sondern auch das Auftreten des Testleiters. Also die Vorbereitung besteht aus mehreren Schritten. Zum ersten muss ich natürlich wissen, welchen Programmablauf ich da servieren muss. Dazu bekommen alle Testleiter eine Schulung von unserem leitenden Psychologen. Das ist der, der auch die Tests hinterher auswertet. Der supervidiert uns. Also das heißt, wir treffen uns wirklich, wir fahren dahin. Es gibt da also ein Wochenendseminar, wo er uns genau instruiert, wie das so durchzulaufen hat, welche Fragen wir wie beantworten, dass wir nicht so viele Informationen geben, weil die Tests müssen ja alle vergleichbar sein. Der zweite Punkt ist, wie trete ich auf? Also das fängt schon dabei an, was ziehe ich an? Dann, was erzähle ich der Reihe nach? Ich habe mir also einen Ablaufplan gemacht. Am Anfang muss ich begrüßen, ich muss folgende Dinge sagen. Und nachher muss ich natürlich noch was über Mensa erzählen, das weiß ich auch, und auch für Fragen offen sein. Inzwischen werden Doktorarbeiten darüber geschrieben, welchen Einfluss das Geschlecht des Testleiters, seine Hautfarbe oder sein Dialekt auf die Testpersonen haben können. Hast du denn diesmal spezielle Gehirnnahrung dabei? Also spezielle Gehirnnahrung esse ich immer noch nicht. Ich habe einfach den Tee getrunken, der da war, und auch die Kekse gegessen. Ich habe mir allerdings die Aufgabe mit den Würfeln jetzt doch nochmal angeguckt. Kamen die Würfel dran? Ja, die Würfel kamen tatsächlich. Und ich hatte auch wirklich keinen Blackout mehr. Ergebnis. Testzeit unter 2 Stunden. Eine sehr entspannte Testsituation und ein Ergebnis von 130. Die Zahl kommt per Post. Mehr als die Zahl darf Mensa auch nicht nennen, denn darüber gibt es ein Abkommen mit dem Bund Deutscher Psychologen. Schließlich wollen die mit fundierten Tests Geld verdienen. Die Zahl ist hoch genug und deswegen liegt ein Aufnahmeantrag für Mensa gleich dabei. Lag es an der Vorbereitung auf die Würfel? Eigentlich sollte das egal sein, denn da Intelligenz per Definition nicht auf Vorwissen beruht, darf Vorbereitung gar keine Rolle spielen. Und wenn doch? Wenn der IQ doch nur aussagt, wie gut man die Tests lösen kann, dann hätten die Übenden ja einen Vorteil. Und dank RTL vermehren sie sich immer schneller. 10-15% sind eventuell drin. A. Stimmt. B. Stimmt nicht. Auch man kann Intelligenztests ganz wunderbar trainieren. Und das, was auch immer wieder eingeredet wird den Leuten, sie können sich gar nicht auf den Test vorbereiten, machen sich keine Gedanken und so weiter, das stimmt so nicht. Während die einen ihr Geld mit Testen verdienen, verdienen die anderen es damit, die Tests zu knacken. Das Autorenpaar Hesse Schrader ist Deutschlands erfolgreichstes Autorenteam in Sachen Testvorbereitung. Denn was für viele eine Freizeitbeschäftigung ist, wie Kreuzworträtselraten, ist für andere möglicherweise ein Horrortrip im Einstellungsverfahren für eine begehrte Arbeitsstelle. Die Testknacker, die also wirklich Kandidaten warnen wollen oder darauf einstellen wollen, dass sie bessere Testleistungen erbringen, geben oft auch völlig illegal, und wahrscheinlich würde man sie klagen können, weil das Urheberrecht verletzt wird, bestimmte Aufgabenlösungen bekannt, zusätzlich zu den Originalaufgaben. Da spricht sich allerdings immer mehr herum, dass das geschützt ist, und daher tun sie das immer weniger. Nun ist es aber ziemlich ein leichtes, eine Aufgabe einfach geringfügig zu modifizieren. Und viele der in der Psychologie gängigen Tests sind auch nur Facetten oder Varianten von ursprünglichen Ideen. Wenn ein Testknacker die Lösung gibt zu einer bestimmten Aufgabe, dann ist das urheberrechtlich klagbar Und dann ist das natürlich auch insofern psychologisch ein Nachteil, weil dann natürlich relativ bald ein solcher Test vom Markt verschwinden muss, weil er ja nicht mehr die Qualität hat durch die Verbreitung, die er ursprünglich hatte. Wir sprechen auch hier von Halbwertszeit. Du hast jetzt so viele Tests gemacht, bist du dabei schlauer geworden? Also ich glaube, man könnte einzelne Aufgaben sehr gut trainieren. Also sicher könnte man da sogar noch mehr rausholen als 10-15%. Aber wenn man davon profitieren will im Test, dann müssen das auch wirklich genau die gleichen Aufgaben sein. Und das weiß man ja vorher nicht. Eine Vergleichsstudie mit einem Placebo-Testbuch steht noch aus. Und deswegen kann es genauso gut sein, dass sie mit den Testbüchern auf Dauer verblöden, weil es sie daran hindert, sich selbst Aufgaben zu stellen. Außerirdische landen in ihrer Küche und stellen ihnen diese Frage. Würdest du mich heiraten und jede künftige Liebesbeziehung aufgeben? Sie sind alleinstehend und der Außerirdische ist freundlich, intelligent und liebevoll. Das Gute an einer solchen Beziehung wäre, dass sie eine unglaublich sinnliche Erregung verspüren, sobald der Außerirdische sie berührt und dabei in wunderbare neue Denkbereiche vorstoßen. Der Nachteil wäre, dass der Außerirdische ein wandelnder Schwamm ist, der in einem mit Methan angereicherten Gezeitenpool leben muss. Sollten sie ihn heiraten, müssten sie ihn in einem Aquarium halten. Wenn du mir eine ehrliche Antwort gibst, sagt der Außerirdische, verrate ich dir, ob wir real sind oder nur eine Halluzination der abnormen elektrischen Aktivität in den Schläfenlappen deines Gehirns. Aber, sagen viele, brauchen wir IQ-Tests nicht für Einstellungsverfahren? Ein bisschen sagen sie ja doch aus und Schulnoten sind auch nicht immer das Wahre. Ich würde keinesfalls IQ-Tests verwenden. Ich halte das für eine Art von Image- oder Selbstschädigung, die man einem Unternehmen damit antut, weil ich denke, Kandidaten, die sich bewerben oder auch Mitarbeiter, die eben aufsteigen wollen im Unternehmen, werden durch solche Testverfahren verletzt, gedemütigt, man wird ihnen einfach nicht gerecht. Worauf ich hinaus will, ist, dass so wie ich mit Bewerbern umgehe, das könnten ja auch Kunden sein. Und wenn eben ich als Waschmaschinenhersteller junge Kunden verprelle, weil die sich für mein Unternehmen interessieren, gerne einen Ausbildungsplatz haben wollen, dann, ja, dann könnte es durchaus sein, dass die mal später, wenn sie Familienmitglieder, Väter, Mütter sind, nicht meine Waschmaschinen kaufen oder nicht bei mir in dem Hamburger sympathischen, finde ich prima, Versand eben Ware bestellen. Wenn Menschen andere auf ihren IQ testen, ist das auch eine Rache für Tests, die sie selbst irgendwann machen mussten. Der IQ-Test ist längst zu einem modernen Initiationsritus geworden. Und wer erwachsen sein will, muss da durch. Hilfreich ist er nur, wenn es um eine ganz persönliche biografische Fragestellung geht. Jede Loslösung davon bedeutet, sich einer anonymen Autorität zu unterwerfen, deren Maßstab zuweilen sehr fragwürdig ist. Wenn es wirklich darauf ankommt, schrumpft der IQ schnell zu einer ganz kleinen Nummer. Sonst würden wir doch den Bundeskanzler nicht mehr wählen, sondern der würde über Testverfahren ausgesucht werden. Und da merken Sie sehr schnell, wer wirklich Power hat in dieser Gesellschaft, wer wirklich oben ist, der lässt testen, aber nicht mehr sich selbst. Wollen Sie es noch wissen? Welches Wort passt nicht zu den anderen? A. Pfirsich, B. Petersilie, C. Pampelmuse, D. Avocado. B. Petersilie? Stimmt. Nur die Petersilie hat keine Kerne und ist nicht rund. A. Pfirsich. Stimmt. Nur der Pfirsich ist süß. D. Avocado. Stimmt. Nur die Avocado beginnt mit dem Buchstaben A, alle anderen mit P. C. Pampelmuse. Stimmt auch, denn nur diese Antwort stimmt nicht. Mein Ziel war, dass mein Hirn wächst, groß wird, unschlagbar. 10-15% sind eventuell drin. Jeder möchte sich irgendwo einstufen. Bin ich gut, bin ich nicht gut? Und da bin ich einfach in der Materie drin. IQ, HiQ, dumme Kuh. Der große Intelligenztest-Test von Antje Vohwinkel. Die Sprecher waren Antonia Hohlfelder, Annette Weber-Diel, Uwe Gränitz, Jörg Hartmann und die Autorin. Ton Katrin Witt und Peter Awa. Assistenz Beate Lehner. Regie Antje Vohwinkel. Redaktion Barbara Entrup. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003. Am kommenden Sonntag senden wir hier im Nordwestradio ein kürzlich im Radio Bremen Archiv aufgefundenes Feature aus dem Jahre 1955. Anno 10 nach Stunde 0. Eine Bremer Kulturbilanz aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Am nächsten Sonntag ab 9.05 Uhr in diesem Programm.